Casanova. Il me dit qu'il est un homme libre, citoyen du monde. Er sagte mir, dass er ein freier Mann ist, ein Weltbürger. Murat über Casanova in einem Brief an Albrecht von Haller, 21. Juni 1760. Casanova figuriert als Sonderfall, als einmaliger Glücksfall innerhalb der Weltliteratur vor allem deshalb, weil dieser famose Scharlatan eigentlich genauso unberechtigt in das Pantheon des schöpferischen Geistes geraten ist wie Pontius ins Credo. Denn mit seinem dichterischen Adel stets nicht minder windig als mit jenem frech aus dem Alphabet zusammengeklitterten Chevalierstitel des Saint-Gall. Seine paar Verse, hastig zwischen Bett und Spieltisch, zu Ehren eines Dämchens hinimprovisiert, muffeln nach Moschus und akademischen Leim. Und den Ico Sameron, Monstrum meines utopischen Romans, zu Ende zu lesen, brauchte man Lammsgeduld unter einem Eselsfell. Und wenn unser guter Giacomo gar zu philosophieren anfängt, tut man gut, sich die Kinnbacken gegen Gähnkrampf zu sperren. Nein, er gehört so wenig zum dichterischen Adel, Casanova, wie in den Gotha. Auch hier Parasit, Eindringling ohne Rechte und Rang. Aber genauso verwegen, wie er es zeitlebens zu Wege bringt, als schäbiger Schauspielersohn, fortgejagter Priester, abgetackelter Soldat, anrüchiger Kartendreher und Famu Filou, diesen Ehrentitel brandmarkt der Polizeileutnant von Paris in seiner Personenbeschreibung, bei Kaisern und Königen zu verkehren und schließlich in den Armen des letzten Edelmannes, des Prinzen de Ligne, zu sterben, hat sein nachschweifender Schatten sich unter die Unsterblichen eingedrängt, ob zwar kleiner Schöngeist scheinbar nur, unus ex multis, Asche im Streuwind der Zeit. Aber, kurioses Faktum, nicht er, sondern alle seine berühmten Landsleute und sublimen Poeten Arkadiens, der göttliche Metastasio, der edle Parini, et tutti quanti, sind Bibliotheksschutt und Philologenfutter geworden, indes sein Name in ein respektvolles Lächeln gerundet noch heute von allen Lippen schwebt. Und aller irdischen Wahrscheinlichkeit nach wird seine erotische Ilias noch Dauer und entzündete Leser finden, wenn längst La Gerusalemme Liberata und der Pastor Fidor als würdige historische Antiquitäten ungelesen in den Bücherschränken stauben. Mit einem Coup hat der gerissene Glücksspieler alle Dichter Italiens seit Dante und Boccaccio überspielt. Und noch toller. Für so unendlichen Gewinst wagt Casanova gar keinen Einsatz. Er hat schlankweg die Unsterblichkeit um ihren Preis geprellt. Nie erahnt dieser Spielmensch die unsagbare Verantwortung des wirklichen Künstlers, jene finster und ungesellige Fron tagtief unter der sinnlich warmen Welt im Bergwerk der Arbeit. Er weiß nichts von der angstvollen Lust allen Planens und der ihr tragisch gebundenen, einem ewigen durstähnlichen Gier des Vollendens, von der wortlos herrischen, immer unbefriedigten Forderung der Formen nach irdischer Gegenständlichkeit und jener der Ideen nach abgelöster sphärischer Schwebe. Er weiß nichts von Nächten, die durchwacht, von Tagen, die hingebracht werden müssen im dumpfen sklavischen Pfeilwerk der Worte, bis endlich der Sinn rein und regenbogenhaft die Linse der Sprache durchstrahlt. Nichts von der vielfältigen und doch unsichtbaren, von der unbelohnten, oft erst nach Menschenaltern erkenntlichen Werkarbeit des Dichters, nichts auch von seinem heroischen Verzicht auf Wärme und Weite des Daseins. Er, Casanova, hat, weiß Gott, das Leben sich immer nur leicht gemacht. Kein Gran seiner Freude, kein Quäntchen seiner Genießerei, keine Stunde seines Schlafes, keine Minute seiner Lust der strengen Göttin Unsterblichkeit geopfert. Er rührt sein Lebtag keinen Finger arbeitend an den Ruhm, und doch fällt er ihm, dem Glücklichen, strömend in die Hände. solange er noch einen Goldfuchs in der Tasche, einen Tropfen Öl in seiner Liebeslampe spürt, solange diesem Weltkind die Wirklichkeit noch gnädig ein paar Knöchelchen Spielzeug schenkt, denkt er nicht daran, Umgang zu haben mit dem strengäugigen Geistgespenst der Kunst und sich die Finger ernstlich mit Tinte zu beschmutzen. Erst hinausgeworfen aus allen Türen, ausgelacht von den Frauen, einsam, bettelhaft, impotent, selbst nur ein Schatten unwiederbringlicher Lebensfülle, erst dann flüchtet er, ein verschabter, mürrischer Greis, in die Arbeit als Surrogat des Erlebens. Und nur aus Nichtlust, aus Langeweile, aufgekratzt von Ärger wie ein zahnloser Köter von der Reude, macht er sich knurrend und murrend daran, dem abgestorbenen 70-jährigen Casaneus Casanova sein eigenes Leben zu erzählen. Er erzählt sich sein Leben. Dies seine ganze literarische Leistung. Aber freilich welch ein Leben. 5 Romane, 20 Komödien, ein Schock Novellen und Episoden, eine traubige, überreife Fülle charmantester Situationen und Anekdoten, eingekeltert in eine einzige, strömende und überströmende Existenz. Hier erscheint eben ein Leben selbst, schon völlig und rund als vollendetes Kunstwerk, ohne ordnende Beihilfe des Künstlers und Erfinders. Und so löst sich auf überzeugendste Weise jenes erst verwirrende Geheimnis seines Ruhmes, denn nicht, wie er sein Leben beschreibt und berichtet, zeigt Casanova als Genie, sondern wie er es gelebt. Das Dasein selbst ist dieses Weltkünstlers Werkstatt, Material und Form zugleich. Und einzig diesem, seinem wirklichen und ureigentlichen Kunstwerke hat er sich hingegeben mit der gleichen gestaltenden Inbrunst, die Dichter sonst an Vers und Prosa hinwenden, glühend entschlossen, jedem Augenblick, jeder noch ungewiss wartenden Möglichkeit, den höchsten dramatischen Ausdruck aufzuprägen. Was ein anderer erfinden muss, hat er atmend erfahren. Was ein anderer mit dem Geist, hat er mit seinem warmen, wollüstigen Leib gestaltet. Darum brauchen hier Feder und Fantasie, die Wirklichkeit nachträglich nicht zeichnerisch auszuschmücken. Genug, dass sie Pausblatt sind einer schon dramatisch durchgeformten Existenz. Kein Dichter seiner Zeit und kaum einer der späteren, wenn nicht Balzac, hat dermaßen viel erfunden an Variationen und Situationen, wie Casanova erlebte. Und schon gar kein wirklicher Lebenslauf schwingt in so kühnen Kurven durch ein ganzes Jahrhundert. Versucht man an reinem Geschehnisgehalt, nicht an geistiger Substanz und Erkenntnistiefe, etwa die Biografien Goethes, Jean-Jacques Rousseaus und anderer Zeitgenossen mit der seinen zu vergleichen, wie gradspurig kanalisiert, wie arm an Abwechslung, wie eng im Raum, wie provinziell in der geselligen Sphäre erscheinen jene zielhaften und von schöpferischem Willen beherrschten Lebensläufe, gegen diesen einen stromhaften und elementaren des Abenteurers, der Länder, Städte und Stände, Berufe, Welten und Weiber, wechselt wie Wäsche am immer gleichen Leib, überall sofort heimathaft, und von immer anderen Überraschungen bewillkommt, dilettanten sie alle im Genießen wie jener Dilettant in der Gestaltung. Denn dies ist ja die ewige Tragik des Geistmenschen, dass gerade er berufen und sehnsüchtig alle Weite und Wollust des Daseins zu kennen, doch gebunden bleibt an seiner Aufgabe, Sklave seiner Werkstatt, unfrei durch selbst auferlegte Pflichten, gefesselt an Ordnung und Erde. Jeder wahrhafte Künstler lebt die größere Hälfte seines Daseins in Einsamkeit und Zwiekampf mit seiner Schöpfung. Nicht im Unmittelbaren, nur im schaffenden Spiegel wird ihm erlaubt, die ersehnte Vielfalt des Daseins zu erfahren. Voll hingegeben an die unmittelbare Wirklichkeit, frei und verschwenderisch, vermag nur der Unschöpferische, der reine Genießer zu sein, der das Leben lebt um des Lebens willen. Wer sich Ziele setzt, geht am Zufall vorbei. Jeder Künstler gestaltet zumeist immer nur, was er versäumte zu erleben. Den lockeren Genießern aber, ihren Gegenspielern, ihnen mangelt fast immer die Macht, das vielfältig Erlebte auszuformen. Sie verlieren sich an den Augenblick, und damit geht dieser Augenblick allen anderen verloren, indes der Künstler auch das geringste Erleben zu verewigen weiß. So klaffen die Enden auseinander, statt sich fruchtbar zu ergänzen. Dem einen fehlt der Wein, dem anderen der Becher. Unlösbare Paradoxie, die Tat, Menschen und Genießer hätten mehr Erlebnis zu melden als alle Dichter, aber sie vermögen es nicht. Die Schöpferischen wiederum müssen dichten, weil sie selten genug Geschehenes erlebten, um es zu berichten. Nur selten haben Dichter eine Biografie und selten wiederum die Menschen der wahrhaften Biografien die Fähigkeit, sie zu schreiben. Da ereignet sich nun jener herrliche und beinahe einzige Glücksfall Casanova. Endlich erzählt einmal ein passionierter Genussmensch der typische Augenblicksvielfraß und dazu noch vom Schicksal begnadet mit fantastischen Abenteuern, vom Geist mit dämonischem Gedächtnis, vom Charakter mit ungeheurer Hemmungslosigkeit sein ungeheures Leben. Erzählt es ohne moralische Beschönigung, ohne poetisierende Versüßlichung, ohne philosophische Verbrämung, sondern ganz sachlich, ganz wie es war. Leidenschaftlich, gefährlich, verlumpt, rücksichtslos, amüsant, gemein, unanständig, frech, ludrig, immer aber spannungsvoll und unvermutet. Und erzählt überdies nicht aus literarischem Ehrgeiz oder dogmatischer Prahlerei oder bußfertiger Reue oder exhibitionistisch gereizter Bekenntniswut, sondern ganz unbelastet und unbekümmert, wie ein Veteran am Wirtshaustisch mit der Pfeife im Mund ein paar knusperige und vielleicht brenzlige Abenteuer vorurteilslosen Zuhörern zum Besten gibt. Hier dichtet nicht ein mühseliger Phantast und Erfinder, sondern aller Dichtermeister das Leben selbst. Das unübertreffbar einfallsreiche und fantastisch Beflügelte. Er aber, Casanova, hat nur der bescheidensten Anforderung des Künstlers zu genügen, das kaum Glaubwürdige glaubhaft zu machen. Dazu langt vollkommen trotz einem barocken Französisch seine Kunst und seine Kraft. Aber nicht im Traum hat dieser zittrige, von der Gicht verwackelte Murgreis in seiner Sinekure zu Dux daran gedacht, dass über diese Erinnerungen einstmals graubärtige Philologen und Historiker forschend sich beugen würden als den kostbarsten Palimpsest des 18. Jahrhunderts. Und so selbstgefällig er sich zu spiegeln liebte, der gute Giacomo, dies hätte er doch als groben Spaß seines verruchten Widersachers, des Herrn Haushofmeisters Feldkirchner, vermerkt, dass sich eine eigene Société Casanovienne 120 Jahre nach seinem Tod in seine ihm verbotene Stadt Paris etablieren werde, eigens nur, um jedes Zettelchen seiner Hand, jedes Datum zu überprüfen und den sorgfältig ausradierten Namen der so angenehm kompromittierten Damen auf die Spur zu kommen. Nehmen wir es als Glück, dass dieser Eitle seinen Ruhm nicht ahnte und darum mit Ethos, Pathos und Psychologie haushälterisch blieb. Denn nur das Absichtslose erreicht jene unbesorgte und darum elementare Aufrichtigkeit. Ganz lässig wie immer ist der alte Glücksspieler in Dux an seinen Schreibtisch als den letzten Hasardtisch seines Lebens getreten und hat als letzten Coup seine Memoiren dem Schicksal hingeschmissen. Dann stand er auf, vorzeitig weggeholt, ehe er die Wirkung sah. Und wunderbar. Gerade dieser letzte Wurf ging bis in die Unsterblichkeit. Dort haust er nun unvertreibbar, der Ex-Bibliothekarius von Dux, neben Herrn von Voltaire, seinem Widersacher und anderen großen Dichtern, und wird noch viele Bücher über sich zu lesen haben, denn ein Jahrhundert nach seinem Tod sind wir noch nicht fertig geworden mit seinem Leben. Und immer neu lockt das Unerschöpfliche unsere Dichter, ihn neu zu dichten. Ja, er hat sein Spiel vortrefflich gewonnen, der alte Komödiante in Fortuna, dieser unübertreffliche Schauspieler seines Glücks, und dagegen nützt nun kein Pathos mehr und kein Protest. Man kann ihn verachten, unseren verehrten Freund, wegen mangelnder Moral und geringen sittlichen Ernstes. Man kann ihn widerlegen als Historiker und desavouieren als Künstler. Nur eines kann man nicht mehr, ihn wieder tot machen, denn trotz allen Dichtern und Denkern hat die Welt seitdem keinen romantischeren Roman als sein Leben erfunden und keine fantastischere Gestaltung als seine Gestalt. Bildnis des jungen Casanova. Wissen Sie, Sie sind ein sehr schöner Mann. Friedrich der Große, 1764 im Park von Sanssouci, plötzlich innehaltend und ihn betrachtend zu Casanova. Theater in einer kleinen Residenzstadt. Die Sängerin hat eben mit kühner Koloratur ihre Arie geendet. Wie knatternder Hagel ist Beifall niedergeprasselt. Jetzt aber, während der mählich einsetzenden Rezitative, lockert sich allgemein die Aufmerksamkeit. Die Stutzer machen Besuche in den Logen, die Damen lorgnettieren, essen mit silbernen Löffeln die sublimen Gelati und den orangefarbenen Sorbet. Beinahe unnötig, dass auf der Bühne indes Harlekin seine Lazzi mit einer pirouettierenden Kolumbine wirbelt. Da, mit einem Mal, wenden sich alle Blicke neugierig einem Fremden zu, der kühn und lässig zugleich mit der rechten Desinvoltura eines vornehmen Mannes verspätet das Parkett betritt, jedem unbekannt. Reichtum umrauscht die herkulische Gestalt, ein aschfarben geschorenes Samtkleid schlägt sich faltig auf über zierlich durchstickter Brokatweste und kostbare Spitzen, goldene Litzen zeichnen von den Halsspangen des Brüsseler Jabots hinab bis zu den seidenen Strümpfen die dunkleren Linien des Prunkgewandes mit. Die Hand trägt wie achtlos einen weißfedrigen Paradehut, ein dünner, süßer Duft von Rosenöl oder neumodischer Pomade weht dem vornehmen Fremden nach, der jetzt an die Brüstung der ersten Reihe sich nachlässig hinrekelt, die ringgespickte Hand hochmütig auf den juwelenbeschlagenen Degen aus englischem Stahl gestützt. Als spüre er nicht das allgemeine Bemerktwerden, hebt er sein goldenes Lorgnon, um mit gespielter Gleichgültigkeit die Logen zu mustern. Von allen Sitzen und Bänken zischelt indes schon die Kleinstadtneugier. Ein Fürst, ein reicher Ausländer? Köpfe drängen zusammen, ehrfurchtsvolles Flüstern deutet auf den diamantumringten Orden, der quer über die Brust an karmoisinrotem Bande schwingt und den er derart mit glitzernden Steinen überwuchert hat, dass niemand mehr das erbärmliche päpstliche Sporenkreuz erkennt, billiger als Brombeeren. Die Sänger auf der Bühne spüren sofort das Nachlassen der Aufmerksamkeit, lockerer fließen die Rezitative, denn über Violine und Gamba hinweg spähen die vorgehuschten Tänzerinnen aus der Kulisse, ob da nicht ein Dukatenherzog herwehe für ergiebige Nacht. Aber ehe Hunderte im Saale die Scharade dieses Fremden, das Rätsel seiner Herkunft zu lösen vermögen, haben die Frauen in den Logen schon ein anderes bemerkt, mit Bestürzung fast. Wie schön dieser fremde Mann ist. Wie schön und wie sehr Mann. Mächtig von Wuchs, breit gequadert die Schultern, griffig die durchmuskelten, fleischigen Hände, keine weichliche Linie in dem angespannten, stählernmännischen Leib steht er da, den Nacken ein wenig gesenkt, wie ein Stier vor dem Ansturm. Von der Seite gesehen dünkt dies Antlitz eine römische Münze, so messerscharf und metallen ist jede einzelne Linie von dem Kupfer dieses dunklen Hauptes abgeschrägt. Mit schönem Schwung wirft eine Stirne, um die jeder Dichter diesen Fremden beneiden dürfte, sich aus kastanienfarbenem, zärtlich gelocktem Haar. Ein frecher, kühner Haken springt die Nase vor, stark knochig das Kinn und unter dem Kinn wieder ein doppelnussgroßer, wölbiger Adamsapfel, nach dem Weiberglauben die sicherste Bürgschaft tatkräftiger Männlichkeit, unverkennbar, jeder Zug in diesem Gesicht meint Vorstoß, Eroberung, Entschlossenheit. Einzig die Lippe, sehr rot und sinnlich, wölbt sich weich und feucht und zeigt, wie Granatapfelfleisch, die weißen Kerne der Zähne. Langsam wendet der schöne Mann jetzt das Profil den dunklen Schaukasten des Theaters entlang, unter den ebenmäßigen, sehr rund geschwungenen, buschigen Brauen flackert aus schwarzen Pupillen ein ungeduldiger Unruheblick, recht ein Jäger- und Beuteblick, bereit mit einem Ruck adlerhaft auf ein Opfer zu stürzen. Aber noch flackert er nur, noch brennt er nicht ganz. Bloß als tastendes Blinkfeuer streift er die Logen entlang und mustert an den Männern vorbei wie etwas Käufliches das warme, nackte, weiße, in den schattigen Nestern die Frauen. Er betrachtet sie eine nach der anderen, wählerisch, kennerisch und fühlt sich betrachtet. Dabei lockert sich ein wenig die sinnliche Lippe auf, ein beginnender Hauch von Lächeln um den satten südländischen Mund lässt zum ersten Mal das breite, schneeweiße Tiergebiss blank vorleuchten. Noch gilt dies Lächeln keiner einzigen Frau, noch gilt es ihnen allen, dem Wesen Weib, das da nackt und heiß unter den Kleidern sich birgt. Aber jetzt hat er in der Loge eine Bekannte erspäht, sofort sammelt sich der Blick, sofort überfließt ein samtiger und gleichzeitig glitzernder Glanz das eben noch frech fragende Auge, die linke Hand lässt den Degen, die rechte fasst nach dem schweren Federhut und so tritt er heran, ein angedeutetes Wort des Erkennens auf den Lippen. Graziös beugt er den Muskelnacken zum Kuss über die dargebotene Hand und spricht sie höflichst an, aber man merkt am Zurückweichen und Verwirrtsein der Umschmeichelten, wie zärtlich schmelzend das Arioso der Stimme in sie eindringt, denn sie biegt sich verlegen zurück und stellt den Fremden ihren Begleitern vor, »Le Chevalier de Saint-Gall«. Verbeugungen, Zeremonien, Höflichkeiten, man bietet dem Gast einen Platz in der Loge, den er bescheiden zurückweist, und aus dem Courtoisen hin und her faltet sich endlich Gespräch. Allmählich hebt Casanova die Stimme über die anderen hinweg. Nach Schauspielerart lässt er die Vokale weich sich aussingen, die Konsonanten rhythmisch rollen, und immer sichtlicher spricht er über die Loge hinweg, laut und ostentativ, denn er will, dass die herangebeugten Nachbarn hören, wie geistvoll und gewandt er französisch, italienisch konversiert, wie geschickt er seinen Horaz zitiert. Scheinbar zufälligerweise hat er die Ringhand solcher Art auf die Logenbrüstung gelegt, dass man von weit her die kostbaren Spitzenmanschetten und vor allem den riesigen Solitär an seinem Finger funkeln sehen kann. Jetzt bietet er aus diamantenbesetzter Dose den Kavalieren mexikanischen Schnupftabak an. »Mein Freund, der spanische Gesandte, hat ihn mir gestern durch den Kurier geschickt«, man hört es bis in die Nachbarloge, und da einer der Herren höflich das Miniaturbild auf der Dose bewundert, äußert er nachlässig, aber doch laut genug, damit sich's im Saale verbreite, ein Präsent von meinem Freund und gnädigen Herrn, dem Kurfürsten von Köln. Ganz absichtslos scheint er so zu plaudern, aber inmitten dieses Paradierens wirft der Brahma-Bass immer wieder einen raschen Raubvogelblick nach rechts und links, um die eigene Wirkung zu erspähen. Ja, alles beschäftigt sich mit ihm. Er fühlt die Frauenneugier an sich hängen, spürt, dass er bemerkt ist, bewundert, geehrt, und das macht ihn noch kühner. Mit einer geschickten Wendung dreht er das Gespräch bis hinüber in die Nachbarloge, wo die Favoritin des Fürsten sitzt und, er fühlt es, wohlgefällig seinem echt Pariser Französisch lauscht. Und mit devoter Geste streut er, von einer schönen Frau erzählend, eine galante Artigkeit vor sie hin, die sie lächelnd quittiert. Und nun bleibt seinen Freunden nichts übrig, als den Chevalier der hohen Dame vorzustellen. Schon ist das Spiel gewonnen. Morgen Mittag wird er mit den Vornehmsten der Stadt speisen, morgen Abend wird er in irgendeinem der Paläste den Vorschlag zu einem kleinen Pharao-Spiel machen und seine Gastgeber plündern, morgen nachts wird er mit einer dieser funkelnden, unter ihren Kleidern nackten Frauen schlafen. Und alles dies Kraft seines kühnen, sicheren und energischen Auftretens, seines Siegerwillens und der männlich freien Schönheit seines braunen Gesichts, dem er alles dankt, das Lächeln der Frauen und den Solitär am Finger, die diamantene Uhrkette und die goldenen Litzen, den Kredit bei den Bankherren und die Freundschaft des Adels und herrlicher als dies, Freiheit in der unendlichen Vielfalt des Lebens. Unterdessen hat sich die Primadonna bereit gemacht, die neue Arie zu beginnen. Nach einer tiefen Verbeugung, schon dringlich eingeladen von den durch seine weltmännische Konversation bezauberten Kavalieren, bereits zum Lever der Favoritin gnädigst bestellt, tritt Casanova wieder an seinen Platz zurück und lässt sich nieder, die linke auf den Degen gestützt, das schöne braune Haupt vorgeneigt, um kennerisch dem Gesang zu lauschen. Hinter ihm zischelt von Loge zu Loge die gleiche indiskrete Frage und als Antwort zurück von Mund zu Mund der Chevalier von Saint-Gall. Mehr weiß niemand von ihm, nicht woher er gekommen, nicht was er treibt, nicht wohin er geht. Nur der Name summt und surrt den ganzen dunklen und neugierigen Saal und tanzt unsichtbar, flirrende Lippenflamme, bis hinauf zur Bühne zu den gleichfalls neugierigen Sängerinnen. Aber plötzlich lacht eine kleine venezianische Tänzerin auf. Chevalier de Saint-Gall? Oh, dieser Schwindler! Das ist ja Casanova, der Sohn der Buranella. Der kleine Abate, der meiner Schwester vor 5 Jahren die Jungfernschaft abgeschwatzt hat, der Hofnarr des alten Bragardin, Aufschneider, Lump und Abenteurer. Jedoch das muntere Mädchen scheint ihm seine Untaten nicht sonderlich übel zu nehmen, denn aus den Kulissen zwinkert sie ihm erkennerisch zu und führt die Fingerspitzen kokett an die Lippe. Er merkt's und entsinnt sich, nur unbesorgt. Sie wird ihm sein Spielchen mit den vornehmen Narren nicht stören und lieber heute Nacht mit ihm schlafen. Die Abenteurer. Weiß sie, dass sein einziges Vermögen die Dummheit der Menschen ist? Casanova zum Falschspieler Croce. Vom 7-jährigen Krieg bis zur Französischen Revolution. Ein knappes Vierteljahrhundert dunstet Windstille über Europa. Die großen Dynastien Habsburg, Bourbon und Hohenzollern haben sich müde gekriegt. Die Bürger blasen Tabak behaglich in stillen Kringeln vor sich hin. Die Soldaten pudern ihre Zöpfe und putzen die nutzlos gewordenen Gewehre. Die geplagten Länder können endlich ein wenig verschnaufen. Aber die Fürsten langweilen sich ohne Krieg. Sie langweilen sich mörderisch. Alle die deutschen und italienischen und sonstigen Duodez-Fürsten in ihren lilliputanischen Residenzen und möchten gern amüsiert sein. Aus Langeweile werden sie sogar Kunstgönner und Schöngeister, korrespondieren mit Voltaire und Diderot, sammeln chinesisches Porzellan, mittelalterliche Münzen, barocke Bilder, bestellen sich französische Komödien, italienische Sänger und Tänzer, und nur der Herr in Weimar hat mit gutem Griff sich ein paar Deutsche namens Schiller, Goethe und Herder an seinen Hof geladen. Sonst aber wechseln nur Sauhatzen und Wasserpantomimen mit theatralischem Divertissement, denn immer wenn die Welt müde wird, erzwingt sich die Spielwelt, das Theater, Mode und Tanz besondere Wichtigkeit. Und so überbieten sich damals die Fürsten mit Geld und diplomatischen Aktionen, um einer dem anderen die interessantesten Amüseure, die besten Tänzer, Musiker, Kastraten, Philosophen, Goldsucher, Kapaunenmester und Orgelspieler abzujagen. Nun fehlt nur noch eines, um der Langeweile der Kleinstadt Schach zu bieten und der rettungslosen Monotonie der ewig gleichen 60 Adelsgesichter den Anschein von wirklicher Gesellschaft zu geben. Vornehme Visiten, interessante Gäste, kosmopolitische Fremde. Ein paar Rosinen für den Sauerteig der kleinstädtischen Langeweile, ein wenig Wind von großer Welt in die Stickluft der 30-Straßen-Residenz. Dies hören von einem Hof und rutsch, schon sausen sie her. Die Abenteurer in Hunderten von Masken und Verkleidungen. Niemand weiß, aus welchem Windwinkel und Versteck, aber über Nacht sind sie da. Mit einem Reisewagen und englischen Kutschen kommen sie vorgefahren und mieten mit lockerer Hand gleich die nobelste Zimmerfront der vornehmsten Herberge. Ihre Taschen stecken voller Projekte, ihr Mundwerk klappert von kühnen Versprechen, sie planen Lotterien und Extrasteuern, Staatsbündnisse und Fabriken, sie offerieren Weiber und Orden und Kastraten, und obwohl sie selbst keine 10 Goldstücke in der Tasche haben, flüstern sie jedem zu, sie wüssten das Geheimnis der Tinctura Auri. Bei einem wollüstigen Herrn offerieren sie sich als wackere Wucherer und bewährte Münzmischer, Zutreiber und reich assortierte Kuppler, bei einem Kriegsherrn als Spione, bei einem schöngeistigen Herrscher als Philosophen und Poetaster. Die Abergläubigen fangen sie mit Horoskopen, die Leichtgläubigen mit Projekten, die Spieler mit falschen Karten und die Ahnungslosen mit mondäner Vornehmheit. All dies aber in den faltenrauschenden, undurchsichtigen Nimbus von Fremdartigkeit und Geheimnis gehüllt, unerkennbar und dadurch doppelt interessant. Man empfängt sie bei den Höfen, amüsiert sich über sie, ohne sie zu achten. Fragt so wenig nach ihrer Adelsechtheit wie ihre Frau nach dem Ehering und die mitgebrachten Mädchen nach ihrer Jungfernschaft. Denn wer Pläsier gibt, auch eine Stunde nur, die Langeweile, diese grässlichste aller Fürstenkrankheiten lindert, ist dieser amoralischen, von materialistischer Philosophie aufgelockerten Atmosphäre ohne viel Fragen willkommen. Die gerissensten zecken sich fest, werden Steuereinnehmer, Kurtisanenliebhaber oder als gefälliger Gatte einer Hofhure sogar echte Edelmänner und Barone. Aber meist tun sie wohl nicht zu warten, bis der Braten brenzlig wird, denn ihr ganzer Zauber beruht in ihrer Neuheit und ihrem Inkognito. Biegen sie zu frech die Karten, greifen sie unmäßig tief in die Taschen, machen sie sich gar zu lange häuslich an einem Hofe, so kann plötzlich einer kommen, der ihnen den Mantel aufhebt und darunter das Diebsmal oder die Staupe des Sträflings zeigt. Erst nennt man's Zufall, dass Casanova an jedem Spieltisch und bei jedem Höflein denselben Lumpenbrüdern begegnet, dem Talvis, den Afflisio, dem Schwerin und Saint-Germain. Aber diese unablässige Wanderschaft bedeutet für die Adepten mehr Flucht als Vergnügen. Nur in der Kurzfristigkeit sind sie sicher. Nur durch Zusammenspiel können sie sich decken, denn sie alle zusammen bilden eine einzige Sippe einer Freimaurerschaft ohne Kelle und Zeichen, den Abenteurerorden. Wo sie einander begegnen, halten sie, Gauner dem Gauner, die Leiter. Einer schiebt den anderen in die vornehme Gesellschaft hinein und legitimiert sich, indem er seinen Spielkumpanen anerkennt. Sie tauschen die Weiber, die Röcke, die Namen und nur eines nicht, den Beruf. Sie alle, die um die Höfe schmarotzen, Schauspieler, Tänzer, Musiker, Glücksritter, Huren und Goldmacher, sind mit den Jesuiten und Juden damals die einzigen Internationalen der Welt. Zwischen einem sesshaften, engstirnigen, kleingeistigen Hochadel und einem noch unfreien, dumpfen Bürgertum, nicht jenen zugehörig und nicht diesen, sondern zwischen den Ländern und Klassen, schweifend, schillernd und unbestimmt Freibeuter ohne Flagge und Vaterland. Ein modernes Zeitalter bricht an mit ihnen, eine neue Kunst der Ausbeuterei. Sie plündern nicht mehr die Wehrlosen und berauben keine Straßenkutschen, sondern sie blöffen die Eitlen und erleichtern die Leichtsinnigen. Statt Muskelmut haben sie Geistesgegenwart, statt Sturmwütigkeit eine eiskalte Frechheit, statt der groben Diebsfaust die feinere Kunst der Nerven und Psychologie. Sie haben nicht mehr die plumpen Fäuste, die versoffenen Gesichter, die rüden Manieren der Soldatenkapitäne, sondern edel beringte Hände und eine gepuderte Perücke über der nachlässigen Stirn. Sie lorgnettieren und pirouettieren wie Tänzer, sprechen ein bravouröses Parlando wie Schauspieler, tun dunkel wie Erzphilosophen. Kühn ihren unruhigen Blick verdeckend, schlagen sie am Spieltisch die Volte und schmieren den Frauen mit geistreicher Konversation ihre Liebestinkturen und falschen Juwelen an. Bald genügt ihnen nicht mehr der Griff in fürstliche Taschen. Grob und großartig greifen sie ins Zeitgeschehen und drehen das riesige Roulette-Rad der Weltgeschichte. Statt zu dienern und zu dienen, beginnen sie sich frech vorzudrängen, und kein Signum ist im zweiten Teil des 18. Jahrhunderts deutlicher aufgeprägt als die Abenteurerei. John Law, ein hergelaufener Ire, zerpulvert mit seinen Assignaten die französischen Finanzen. Dion, ein Zwitter von Mann und Weib, zweifelhaften Geschlechts und Rufs, leitet die internationale Politik. Ein kleiner, rundköpfiger Baron Neuhoff wird wahr und wahrhaftig König von Korsika, um dann freilich im Schuldturm zu enden. Cagliostro, ein sizilianischer Landbursche, der sein Leben lang nicht recht lesen und schreiben erlernte, sieht Paris zu seinen Füßen und schmiedet aus dem berüchtigten Halsband dem Königtum den Strick, der es erwürgt. Der alte Tränk, der tragischste von allen, weil Abenteurer ohne Unedelkeit und der schließlich mit dem Kopf gegen die Guillotine rennt, tragiert mit roter Mütze den Heros der Freiheit. Saint-Germain, der Magier ohne Alter, sieht den König von Frankreich demütig zu seinen Füßen und narrt noch heute mit dem Geheimnis seiner unentdeckten Geburt den Eifer der Wissenschaft. Alle haben sie mehr Macht in Händen als die Mächtigsten. Sie fesseln die Fantasie und die Aufmerksamkeit der ganzen Welt. Sie blenden die Gelehrten, verführen die Frauen, plündern die Reichen und ziehen ohne Amt und Verantwortung heimlich die Fäden der politischen Marionetten. Und der Letzte, nicht der Schlechteste, unser Giacomo Casanova, der Historiograph dieser Gilde, der sie alle darstellt, indem er sich selber erzählt, rundet die Siebenzahl der Unvergessenen und Unvergesslichen mit 100 Taten und Abenteuern in ergötzlichster Weise. Jeder Einzelne berühmter als alle Dichter, wirksamer als alle Politiker ihrer Zeit, kurzfristige Herren einer schon dem Untergang verschworenen Welt. Denn nur 30 oder 40 Jahre im Ganzen dauert die Heldenzeit dieser großen Talente der Frechheit und mystischen Schauspielerei in Europa, dann zerstört sie sich selbst durch ihren vollendeten Typus, durch ihr vollkommenstes Genie, durch den wahrhaft dämonischen Abenteurer Napoleon. Immer macht das Genie großartig ernst,

Im Getriebensein spürt er die eigene Daseinslust, nie in Ruhen und behaglichem Rasten. Und dank diesem leichten und ludrigen Dahin über alle Hemmungen aus seiner Flugperspektive kommen ihm darum alle die braven Menschen recht lächerlich vor, die sich warm eingesponnen haben in ihre eine und immer dieselbe Beschäftigung. Weder die Kriegsherren imponieren ihm, schnauzbärtig ihren Säbel klirrend und doch einknickend vor dem Anschrei eines Generals, noch die Gelehrten, diese Holzwürmer, die Papier, Papier, Papier fressen aus einem Buch ins andere hinein, noch die Geldmenschen, ängstlich sitzend auf ihren Geldsäcken und schlaflos vor ihren Truhen, ihn lockt kein Stand, kein Land, kein Gewand. Keine Frau kann ihn in ihren Armen, kein Herrscher in seinen Grenzpfählen, kein Beruf in seiner Langeweile halten. Auch hier bricht er kühn alle Bleidächer durch, lieber sein Leben wagend, als es versauernd. Alles, was in diesem heißen, harten Leibe an Talent, Können und Kraft, an Verwegenheit und Geist lodert und pocht, wirft er immer dem Namenlosen entgegen. Fortuna, der Göttin des Spiels und der Verwandlung, so wird seine Existenz nie in der einmaligen Form erstarren. Sie bleibt wandelhaft wie getriebenes Wasser, aufsprühend bald als helle, in Glück und Sonne gewandete, zu den Himmeln schießende Fontäne, bald niederstürzend, schmetternde Kaskade in alle Dunkel des Abgrunds. Vom Tisch der Fürsten hinab in das Gefängnis, vom Verschwender zum Leihhausborger, vom Frauenverführer zum Zuhälter saust er blitzschnell hinab und mit der ganzen aufgeschnellten Kraft des Fluiden spritzt und springt er wieder empor, übermütig im Glück und gleichmütig im Unglück, immer und überall, aber voll Mut und Zuversicht. Denn Mut, das ist der rechte Kern von Casanovas Lebenskunst, die Begabung seiner Begabungen. Er sichert nicht, sondern er wagt sein Leben. Und so wird dieses Leben weit, farbig, vielfach, abwechslungsreich, fantastisch und bunt wie kaum eines in Jahrhunderten. Und bloß indem er es berichtet, wird der niemals etwas wirklich war und werden wollte, einer der unvergleichlichsten Dichter des Daseins, freilich nicht durch seinen Willen, sondern durch jenen des Lebens selbst. Philosophie der Oberflächlichkeit. Ich habe als Philosoph gelebt. Casanovas letzte Worte. Einer so breit ausströmenden Weite des Lebens entspricht freilich fast immer ein geringer seelischer Tiefgang. Um flink und behend wie Casanova auf allen Wassern tanzen zu können, muss man vor allem leicht sein wie Kork. Und so liegt genau besehen das Spezifikum seiner vielbewunderten Lebenskunst gar nicht in einer besonders positiven Tugend und Kraft, sondern vor allem in einem Negativum, in dem völligen Unbelastetsein von jeder ethischen und moralischen Hemmung. Weidet man dieses saftige, blutüberfüllte, leidenschaftstrotzende Stück Mensch psychologisch aus, so konstatiert man zunächst das restlose Fehlen aller sittlichen Organe. Herz, Lunge, Leber, Blut, Gehirn, Muskeln und nicht zum Mindesten die Samenstränge, all das ist bei Casanova auf das kräftigste und normalste entwickelt. Nur dort, an jenem seelischen Punkt, wo sich sonst sittliche Eigenheiten und Überzeugungen zum geheimnisvollen Gebilde des Charakters verdichten, überrascht einen bei Casanova ein vollkommenes Vakuum. Ein luftleerer Raum, null, nichts. Mit allen Säuren und Laugen, mit Lanzetten und Mikroskopen vermag man in diesem sonst erzgesunden Organismus nicht einmal ein Rudiment jener Substanz nachzuweisen, die man Gewissen nennt. Und damit erklärt sich das ganze Geheimnis von Casanovas Leichtigkeit und Genie. Er hat, der Glückliche, nur Sinnlichkeit und keine Seele. Nichts von dem, was anderen Menschen heilig oder nur wichtig scheint, gilt ihm nur einen Scudo. Liebe zum Vaterland. Er, der Weltbürger, der durch 73 Jahre kein eigenes Bett besitzt und immer nur im Zufall wohnt, er bläst auf Patriotismus. Ubi bene ibi patria. Wo er die Taschen am besten vollkriegt und die Weiber am leichtesten ins Bett, wo man die Narren am bequemsten an der Nase fasst und das Leben am saftigsten genießt, dort spreizt er behaglich die Beine unter den Tisch und fühlt sich zu Hause. Achtung vor Religion? Er würde jede annehmen, sich beschneiden oder einen Chinesenzopf wachsen lassen, brächte ihm das Bekenntnis nur einen winzigen Happen Vorteil. Und innerlich würde er darauf ebenso blasen wie auf die eigene christlich-katholische. Denn wozu braucht einer Religion, der an kein Jenseits glaubt und nur an das warme, wilde, diesseitige Leben? Dahinter gibt es wahrscheinlich nichts oder man wird es schon zur rechten Zeit erfahren, argumentiert er höchst uninteressiert und nonchalant. Also Strich weg mit allen metaphysischen Spinnweben. Carpe diem, genieße den Tag. Fasse jeden Augenblick fest, saug ihn aus wie eine Traube und wirf die Träber vor die Säue. Das ist seine einzige Maxime. Streng sich an die Sinnenwelt halten, an das Sichtbare, Erreichbare, jeder Minute mit Daumenschrauben das Maximum an Süße und Wollust auspressen. So weit und nicht einen Zoll weiter treibt Casanova Philosophie. Und deshalb kann er all die ethisch-bürgerlichen Bleikugeln wie Ehre, Anstand, Pflicht, Scham und Treue, die den freien Auslauf ins Unmittelbare hindern, lachend hinter sich werfen. Denn Ehre, was soll Casanova mit ihr anfangen? Er wertet sie nicht viel anders als der feiste Falstaff, der das Unzweifelhafte feststellt, man könne sie nicht essen und trinken. Und als jener wackere englische Parlamentsmann, der einmal in voller Sitzung die Frage stellte, er höre immer vom Nachruhm sprechen. Er möchte doch endlich einmal wissen, was die Nachwelt schon für Englands Wohlstand und Wohlbehagen getan. Ehre lässt sich nicht genießen, sondern hemmt durch Pflichten und Verpflichtungen sogar noch den Genuss. Ergo erweist sie sich als überflüssig. Denn nichts auf Erden hasst Casanova dermaßen wie Pflicht und Verpflichtung. Er erkennt keine anderen Pflichten an und will keine anderen kennen als die einzig bequem natürliche, seinen braven, krafttätigen Leib mit Genuss zu füttern und den Frauen möglichst viel von dem gleichen Lustelixier zu spenden. Deshalb fragt er durchaus nicht, ob sein heißes Stück Dasein den anderen gut oder böse, süß oder sauer schmeckt, ob sie sein Verhalten als ehrlos oder schamlos ankreiden. Denn Scham? Welch sonderbares Wort wiederum, welch unbegreifbarer Begriff. Diese Vokabel fehlt vollkommen in seinem Lebenslexikon. Mit der Nonchalance eines Lazzaroni lässt er sich vor versammeltem Publikum munter die Hosen herunter, zeigt lachend bis in die Augen hinauf seine Sexualia, plaudert mit vollem Munde gemütlich aus, was ein anderer auch auf der Folter nicht zugeben würde, seine Gaunereien, seine Versager, seine Blamagen, seine geschlechtlichen Havarien und syphilitischen Kuren, weil ihm, wie jene Anatomie bereits feststellte, jedweder Nerv für ethische Unterschiede, jedes Organ für sittliche Komplexe vollkommen fehlt. Würde man ihm vorwerfen, falsch gespielt zu haben, er antwortete nur erstaunt, ja, ich habe doch damals kein Geld gehabt. Würde man ihn beschuldigen, eine Frau verführt zu haben, er lachte bloß, ich habe sie doch gut bedient. Nicht mit einem Wort fällt ihm jemals bei, sich zu entschuldigen, wackeren Bürgern und leichtgläubigen Genossen in schamlosester Weise die Ersparnisse aus der Tasche magnetisiert zu haben. Im Gegenteil. Er unterpolstert in den Memoiren noch seine Gaunereien auf das Zärtlichste mit dem zynischen Argument, man rächt die Vernunft, wenn man einen Dummkopf betrügt. Er verteidigt sich nicht. Er bereut nichts und nie. Und statt am Aschermittwoch über sein verfuschtes Leben zu klagen, das mit völligem Bankbruch in erbärmlichster Armut und Abhängigkeit endet, schreibt der alte zahnlose Dachs die frech entzückenden Zeilen: »Ich würde mich für schuldig halten, wenn ich heute reich wäre, aber ich habe nichts. Ich habe alles verschwendet, und das tröstet und rechtfertigt mich.« In eine Nussschale also geht die ganze Philosophie Casanovas bequem hinein, und sie beginnt und endet mit der Vorschrift: ganz diesseitig leben, unbekümmert und spontan, sich nicht prellen zu lassen durch Aussichten auf ein allenfalls mögliches, doch höchst ungewisses Himmelreich oder die Achtung der Nachwelt. Sich nicht mit Theorien den Ausblick auf das Unmittelbare verstellen, nicht theologisch und zweckhaft handeln, sondern einzig der Neigung nach und dem Augenblick entgegen. Jedes Vorausdenken hemmt und lähmt die Gelenke. Also nicht viel sich aufhalten mit Ansichten und Rücksichten. Irgendein sonderbarer Gott hat uns diesen Spieltisch Welt aufgestellt. Wollen wir uns dort amüsieren, so müssen wir die Spielregeln akzeptieren, tel quel, ganz wie sie eben sind, ohne nach richtig oder falsch zu fragen. Und tatsächlich, nicht eine Sekunde seiner Zeit hat jemals Casanova mit dem theoretischen Nachdenken über das Problem verloren, diese Welt könnte oder sollte eigentlich anders sein. Lieben Sie die Menschheit, aber lieben Sie sie so, wie sie ist, sagt er im Gespräch zu Voltaire. Nur sich nicht einmengen in das fremde Geschäft des Weltschöpfers, der für diese sonderbare Angelegenheit die volle Verantwortung hat. Nur nicht den alten Sauerteig aufrühren und sich damit die Hände beschmutzen, sondern viel einfacher, die Rosinen mit flinken Fingern herausklauben. Ist die Welt schon einmal so vertrackt eingestellt, dass die einen seidenbestrumpft in Karossen fahren und den anderen unter ihren zerlumpten Fetzen der Magen kracht, je nun? Dann kann für den Vernünftigen nur eine Aufgabe gelten, selber in die Karosse zu kommen, denn man lebt nur für sich, nicht für die anderen. Gleichgültig gegen alle anderen, gleichgültig gegen die großen Probleme und Geschicke, die jeder Tag an die Menschheit stellt, so lebt Casanova quer und frech seine 73 Jahre entlang. Ihn interessiert nichts als sein eigener privater Genuss. Und wenn er mit seinen hellen Augen sehr neugierig nach rechts und links sieht, so geschieht dies einzig nur, um sich zu amüsieren und keinen Vorteil zu versäumen. Aber niemals wird er Entrüstung trommeln oder wie Weiland Hiob an Gott unziemliche Fragen stellen nach dem Warum und Wieso. Jedes Faktum nimmt er, ungeheure Ökonomie des Gefühls, einfach als faktisch, ohne ihm den Zettel gut oder böse anzukleben. Dass die Omorphi ein kleines holländisches Dreckmensch von 15 Jahren heute noch verlaust in ihrem Bett liegt, freudigst bereit, ihre Jungfräulichkeit für 2 kleine Taler zu verkaufen und dieselbe 14 Tage später als Maitresse des allerchristlichen Königs ihr Palais im Hirschpark hat, übersät mit Edelsteinen und bald Gemahlin eines gefälligen Barons, oder dass er selbst gestern noch erbärmlicher Geigenspieler in einer venezianischen Vorstadt am nächsten Morgen Stiefsohn eines Patriziers wird, Diamanten an den Fingern oder ein reicher Jüngling. Solche Dinge verzeichnet er als Kuriosa, ohne sich darüber aufzuregen. Mein Gott, so ist eben die Welt, völlig ungerecht und unberechenbar. Und eben weil sie ewig so sein wird, versuche man nicht, irgendein Gravitationsgesetz oder einen komplizierten Mechanismus für diese Rutschbahn zu konstruieren. Nur Dumme und Gierige versuchen beim Roulette ein System zu erfinden und verderben sich damit die Spannung des Spiels, während der wirkliche Spieler auch im Weltspiel gerade diese Unberechenbarkeit als einen unvergleichlichen und unermüdlichen Reiz empfindet. Man kratze sich mit Nägeln und Fäusten das Beste heraus. Voilà, toute la sagesse. Man sei bloß Philosoph für sich selbst, nicht für die Menschheit. Und das heißt in Casanovas Sinn stark, gierig, unbedenklich und ohne Rücksicht auf die nächste Stunde. Im Wellenspiel rasch die strömende Sekunde fassen und sie ausschöpfen bis zum letzten Rest. So reduziert sich Casanovas Weltneugier einzig auf das Organische, auf den Menschen. Keinen Blick hat er vielleicht zeitlebens sinnend emporgehoben zum Sternengewölke, und schon die Natur bleibt ihm völlig indifferent. Nie kann dieses eilfertige Herz an ihrer Ruhe und Grandiosität sich entzünden. Man blättere doch einmal die 16 Bände seiner Memoiren durch. Da reist ein helläugiger, wachsinniger Mensch durch die schönsten Landschaften Europas, von Posilip bis Toledo, vom Genfer See bis an die russischen Steppen, aber vergeblich wird man eine einzige Zeile der Bewunderung für die Schönheit dieser tausend Landschaften suchen, als Ausruf des Entzückens. Eine kleine schmutzige Magd im Winkel einer Soldatenspelunke scheint ihm wichtiger als alle Kunstwerke Michelangelos. Ein Kartenspiel in schlecht gelüfteter Wirtsstube schöner als ein sorrentinischer Sonnenuntergang. Natur und Architektur derlei bemerkt Casanova überhaupt nicht, weil ihm das Organ, dank dessen wir kosmisch verbunden sind, weil ihm die Seele vollkommen fehlt. Für ihn heißen Welt einzig die Städte, mit ihren Galerien und Promenaden, wo abends die Karossen vorbeirollen, diese dunkel schaukelnden Nester der schönen Frauen, wo Kaffeehäuser gefällig warten, in denen man eine Pharao-Bank zum Schaden der Neugierigen auflegen kann, wo Opern und Bordelle locken, in denen man sich rasch neues Nachtfleisch holt, Gasthöfe, in denen Köche in Soßen und Ragouts dichten und mit hellen und dunklen Weinen musizieren. Leicht also wie eine Eintagsfliege, leer wie eine Seifenblase und nur funkelnd vom Gegenlicht der Geschehnisse, so flirrt er hin durch die Zeit. Kaum kann man sie jemals recht fassen und halten, diese unablässig sich ändernde Seelengestalt, und noch weniger ihren Kern von Charakter auslösen. Wie ist Casanova eigentlich? Gut oder böse? Ehrlich oder verlogen? Ein Held oder ein Lump? Nun, ganz wie es die Stunde will. Er färbt ab von den Umständen, er verwandelt sich mit den Verwandlungen. Gut bei Kasse findet man keinen vornehmeren Kavalier als ihn. Mit bezauberndem Übermut, einer strahlenden Grandezza, liebenswürdig wie ein hoher Prälat und locker wie ein Page, wirft er das Geld mit vollen Händen um sich. Sparsamkeit war nie meine Sache, lädt überschwänglich, gleich einem hochgeborenen Gönner, den Fremdesten an seinen Tisch, schenkt ihm Dosen und Dukatenrollen, gewährt ihm Kredit und umsprüht ihn mit einem Feuerwerk von Geist. Schlottern aber die seidenen Pludertaschen leer, knistern im Portefeuille die unbezahlten Wechsel, dann würde ich jedem abraten, dem Galantuomo beim Kartenspiel Paroli zu halten. Nein, er ist kein guter Charakter und ist auch kein schlechter, er ist gar keiner. Charakter und seelische Substanz, diese Attribute sind ihm so fremd wie die Flossen dem Säugetier. Sie gehören nicht zu seiner Rasse. Er handelt weder moralisch noch unmoralisch, sondern naturhaft amoralisch. Seine Entschließungen springen glatt weg aus dem Gelenk, seine Reflexe aus den Nerven und Adern, völlig unbeeinflusst von Vernunft, Logik und Sittlichkeit. Eine Frau wittern und die Ader hämmert schon wie toll. Blindwütig rennt er vorwärts in der Richtung seines Temperaments. Einen Spieltisch sehen und die Hand zuckt ihm in die Tasche, ohne dass er es weiß und will, klirrt sein Geld schon auf dem Tisch, versetzt ihn in Zorn und die Venen springen auf, als wollten sie platzen. Bitterer Speichel gerinnt ihm im Mund, die Augen rollen ihr Rot heraus, die Faust krampft sich und er schlägt blindwütig zu, er stößt in die Richtung seines Zorns, komm in Bü. Wie sein Landsmann und Bruder Benvenuto Cellini sagt, ein tollwütiger Stier. Nie kann man darum Casanova verantwortlich machen, denn das Blut handelt in ihm. Er vermag nichts gegen diesen elementaren Aufschwall seiner Hitzigkeit. Zur Selbstüberwindung bin ich nie imstande gewesen und werde es niemals sein. Er denkt nicht nach und denkt nicht voraus. Erst in der Not schießen ihm listige und oft geniale Eingebungen rettend zu. Nie aber bereitet er planend, berechnend, dazu wäre er zu ungeduldig, auch nur die kleinste Aktion vor. 100-mal kann man's in seinen Memoiren bestätigt finden, dass alle entscheidenden Handlungen, die dümmsten Possenstreiche wie die witzigsten Gaunereien aus der gleichen Schusslinie einer plötzlich explodierenden Laune stammen, nie aus geistigem Kalkül. Mit einem Ruck wirft er eines Tages den Rock des AB ab, mit einem Spornstoß reitet er plötzlich als Soldat zur feindlichen Armee hinüber und gibt sich gefangen. Er fährt nach Russland oder Spanien einfach der Nase nach, ohne Stellung, ohne Empfehlung, ohne Informierung, ohne sich selbst gefragt zu haben, warum und wozu. Alle seine Entschlüsse kommen wie ungewollt losgeknallte Pistolenschüsse aus den Nerven, aus der Laune, aus einer angespannten Langeweile. So unvermutet schleudern sie ihn von einer Situation in die andere, dass er oft selbst erschrickt und sich die Augen reibt. Und wahrscheinlich dankt er nur dieser couragierten Planlosigkeit die Fülle des Erlebens, denn more logico, brav sich erkundigend und kalkulierend, wird man nicht Abenteurer und mit strategischem System kein so fantastischer Meister des Lebens. Nichts fehlgängerischer darum, als die sonderbare Mühe aller Dichter, unserem Casanova, sobald sie diesen heißen Triebmenschen als Helden einer Komödie oder Erzählung heranholen, so etwas wie eine wache Seele, ein nachdenkliches oder gar faustisch-mephistophelisches einzubauen, ihm, dessen Reiz und Schwungkraft auch einzig aus dem Nicht-Nachdenken der amoralischen Sorglosigkeit resultiert. Presst ihm nur 3 Tropfen Sentimentalität ins Blut, belastet ihn mit Wissen und Verantwortlichkeit, und schon ist er Casanova nicht mehr. Kostümiert ihn düster interessant, unterkellert ihn mit Gewissen und schon steckt er in fremder Haut. Denn wenn etwas, so ist dieses lockere Weltkind, dieser ewige Knabe unbedacht, der frech nach jedem Spielzeug, nach eiliger Unterhaltung greift, nach Frauen, Vergnügungen und fremden Geldkatzen, nicht dämonisch, durchaus nicht. Der einzige Dämon, der Casanova treibt, hat einen sehr bürgerlichen Namen und ein dickes, schwammiges Gesicht. Er heißt höchst simpel Langeweile. Weil vollkommen leer, ohne Seelensubstanz, ein absolutes Vakuum, muss er, um nicht der inneren Auszehrung zu verfallen, unablässig, unaufhörlich mit äußerem Erlebnis sich anfüllen. Er braucht den Sauerstoff der Abenteuer, um nicht zu verhungern. Daher diese heiße, krampfige Gier nach noch nicht Gehabtem, nach Andersartigem. Die unablässig schnuppernde, mit glühenden Augen ausschauende Neugierlust des immer Erlebnishungrigen. Unproduktiv von innen muss er ohne Unterlass Lebensmaterial heranraffen, aber dies sein unaufhörliches Alles haben wollen liegt meilenweit ab vom dämonischen, des wirklichen Raffmenschen eines Napoleon, der Land und Land und Königreich begehrt aus Durst nach Unendlichkeit. Oder eines Don Juan, der alle Frauen zu verführen sich gepeitscht fühlt, um die Welt der Frau, diese andere Unendlichkeit, als Alleinherrscher sein eigen zu wissen. Der bloße Genussmensch Casanova sucht niemals so bergsteigerische Superlative, sondern nur die Kontinuität des Vergnügens.

ist sein ganzes Geheimnis. Naturhaft in seinem Verlangen, ehrlich in seinen Sinnen, bringt er in die Liebe einen trefflichen Common Sense, das rechte und richtige vitale Gleichgewicht. Er himmelt die Frau nicht zu Heiligen empor, er verteuflicht sie nicht zu sinnlichen Dämonen, sondern begehrt und liebt sie nur irdisch als Spielgefährtinnen im muntersten Spiel, als die von Gott gewollte und gegebene komplementäre Form zu männlicher Kraft und Lust. Obwohl hitziger und vollblütiger als alle Lyristen, übertreibt er niemals die Liebesidee zum Sinn der Welt, um deretwillen die Sterne unseren winzigen Erdball umkreisen, die Jahreszeiten wechseln und vergehen, eine Menschheit atmet und stirbt zum Amen des Universums, wie sie der fromme Renovalis nennt, sondern gesund und gerade, mit antikischem freien Blick, sieht er im Eros nichts als die gleichzeitig zarteste und spannendste Möglichkeit irdischen Genießens. So stellt Casanova die Liebe aus ihren Himmeln und Höhen mitten ins Menschliche zurück, in jeder Frau von jedem zu fassen, der Mut und Willen zur Freude hat. Und zu eben derselben Stunde, da Rousseau den Franzosen die Sentimentalität in der Liebe erfindet und Werther den Deutschen die schwärmerische Melancholie, lobpreist der Rausch seines Daseins ihre heidnische Heiterkeit als den besten Helfer am immer notwendigen Werke der Entschwerung der Welt. Die Jahre im Dunkel. Wie oft habe ich in meinem Leben etwas getan, was mir selber zuwider war und was ich nicht begriff. Aber ich wurde durch eine geheime Macht getrieben, der ich bewusst keinen Widerstand leistete. Casanova in seinen Memoiren. Gerechterweise dürfen wir es den Frauen gar nicht vorwerfen, so widerstandslos dem großen Verführer verfallen zu sein. Geraten wir doch selbst jedes Mal, wenn wir ihm begegnen, in Versuchung, seiner lockenden und lodernden Lebenskunst zu erliegen. Denn wahrhaftig, gestehen wir dies nur ein, es ist für keinen Mann leicht, Casanovas Memoiren ohne rabiaten Neid zu lesen. Wie oft ohnehin schon drücken und stunden, da der männlich abenteuernde Trieb sich mächtig aus geregeltem Tagwerk, aus einem parzellierten und spezialisierten Jahrhundert hinaussehnt. Und in solchen ungeduldig unbefriedigten Augenblicken dünkt uns dieses Abenteurers tolle Existenz, sein mit vollen Händen zupackendes Raffen und Genießen, sein das ganze Dasein wild ansaugendes Epikureertum weiser und wirklicher als unser ephemeres Schweifen im Geiste, seine Philosophie lebensfülliger als alle mürrischen Lehren Schopenhauers und die steinkalte Dogmatik Vater Kants. Denn wie arm scheint unsere festgerammte, nur durch Verzicht gefestigte Existenz in solchen Sekunden der Seinen verglichen und schmerzlich erkennen wir den Preis unserer geistigen Haltung und sittlichen Bemühung. Er heißt Hemmung im Unmittelbaren. Gerade dadurch, dass wir unser irdisch einmaliges Sein in plastische Form härten, bauen wir uns Steinmauern gegen den Anstrom der Welt, Windfang wider den wild und wahllos über uns hinbrausenden Zufall. Ureingewurzeltes Verhängnis, wo immer wir uns zu verewigen trachten und über die Stunde hinaus zu wirken bemüht sind, nehmen wir eben dieser Stunde etwas von der Vitalität ihrer Gegenwart. Was immer an innerer Intensität wir dem Überzeitlichen entgegenwenden, das wird Raubbau am unbedenklichen Lebensgenuss. Wir haben Vorurteile und Nachurteile, wir schleifen Kettenkugeln des Gewissens klirrend hinter jedem Schritt, Gefangene unserer selbst, und gehen darum mit schweren Füßen, indes dieses Leichtherz, dieser Leichtfuß alle Frauen fasst, alle Länder überfliegt und auf der sausenden Schaukel des Zufalls sich in alle Himmel und Höllen schnellt. Kein wirklicher Mann kann darum, er leugne es nicht, die Memoiren Casanovas ohne Neid lesen, ohne sich stümperhaft zu fühlen gegen den illustren Meister der Lebenskunst. Und manchmal, nein, hundertmal wollte man lieber er sein als Goethe, Michelangelo oder Balzac. Lächelt man anfangs ein wenig kühl über die Schöngeistereien und breiten Radomontaden dieses philosophisch verkleideten Filous, so ist man im 6., im 10., im 12. Bande schon geneigt, ihn für den weisesten Menschen und seine Philosophie der Oberflächlichkeit für die klügste und bezauberndste aller Lehren zu halten. Aber glücklicherweise bekehrt uns Casanova selbst von dieser vorzeitigen Bewunderung. Denn sein Register der Lebenskunst hat ein gefährliches Loch. Er hat das Altern vergessen. Eine epikureische Genießertechnik wie die seine, einzig dem Sinnlichen, dem Fasslichen zudrängend, ist ausschließlich auf junge Sinne, auf Saft und Kraft des Körpers aufgebaut. Und sobald die Flamme nicht mehr so munter im Blute brennt, verdämpft sofort und erkaltet die ganze Philosophie des Genusses zu einem flauen, ungenießbaren Brei. Nur mit frischen Muskeln, mit festen, weißblanken Zähnen kann man sich dermaßen des Lebens bemächtigen, aber wehe, wenn sie auszufallen beginnen und die Sinne versagen, dann versagt auch mit einem Mal die gefällige, die selbstgefällige Philosophie. Für den groben Genussmenschen geht die Daseinskurve unfehlbar nach abwärts, denn der Verschwender lebt ohne Reserven. Er verludert und verliert seine ganze Wärme an den Augenblick. Indes der Geistmensch, der scheinbar Verzichtende, gleichsam in einem Akkumulator Wärme in beharrender Fülle in sich staut. Wer dem Geistigen sich verschworen hat, erfährt auch im Niederschatten der Jahre und oft bis in patriarchalische Zeit, Goethe, Verwandlungen und Sublimierungen, Klärungen und Verklärungen, noch gekühlten Blutes steigert er das Dasein zu intellektuellen Erhellungen und Überraschungen und für die verminderte Spannkraft des Leibes entschädigt das kühn aufschwingende Spiel der Begriffe. Der reine Sinnesmensch aber, den nur das Faktum ankurbelt, nur der Schwung der Geschehnisse innerlich in Strömung setzt, bleibt stehen, wie ein Mühlrad im ausgetrockneten Bach. Altern ist für ihn Untergang ins Nichts, statt Übergang in ein Neues. Das Leben fordert, ein unerbittlicher Gläubiger, mit Zins zurück, was zu früh und zu rasch die ungebärdigen Sinne genommen. Und so endet auch Casanovas Weisheit mit seinem Glück, sein Glück mit seiner Jugend. Er scheint nur weise, solange er schön, sieghaft und vollkräftig auftritt. Hat man ihn heimlich bis zu seinem 40. Jahre beneidet, von seinem 40. an bemitleidet man ihn. Casanovas Karneval, dieser bunteste aller venezianischen, endet vorzeitig und trist in einem melancholischen Aschermittwoch. Ganz langsam schleichen Schatten in seine vergnügliche Lebenserzählung wie Runzeln über ein alterndes Antlitz. Immer weniger Triumphe hat er zu berichten, immer mehr Ärgerlichkeiten zu verzeichnen, immer häufiger wird er, natürlich jedes Mal unschuldig, in Affären von geschobenen Wechseln, falschen Banknoten, verpfändeten Juwelen eingemengt, immer seltener an Fürstenhöfen empfangen. Aus London muss er bei Nacht und Nebel fliehen, knapp ein paar Stunden vor der Verhaftung, die ihn an den Galgen spedieren würde. Aus Warschau jagt man ihn fort wie einen Verbrecher. In Wien und Madrid wird er ausgewiesen. In Barcelona 40 Tage ins Gefängnis gesetzt. In Florenz wirft man ihn hinaus. In Paris weist ihn ein Lettre de Cachet an, unverzüglich die geliebte Stadt zu verlassen. Niemand will Casanova mehr. Jeder schiebt und schüttelt ihn ab wie eine Laus aus dem Pelz. Wo er am meisten gesündigt, da wird er bestraft. Zuerst verlassen die Frauen ihren Liebling, Eine kleine jämmerliche Delila hat diesem Simson des Eros den Genickfang gegeben. Das listige Luder, die Champignon in London. Diese Episode, die herrlichste von allen seinen Memoiren, weil die wahrste, die menschlichste und doch künstlerisch mit einer erschütterten und darum erschütternden Ergriffenheit gezeichnet, bildet den Wendepunkt. Zum ersten Mal wird der erprobte Verführer von einem Weib geprellt. Und nicht zwar von einer edlen, unzugänglichen Frau, die aus Tugend sich ihm verweigert, sondern von einem gerissenen, blutjungen Hürchen, das versteht, ihn toll zu machen, ihm das ganze Geld aus den Taschen zu locken und ihn trotzdem nicht einen Zoll breit an ihren ludrigen Leib heranzulassen. Das ist der Mordschlag für Casanovas Selbstbewusstsein. Und von jener Stunde an wird sein triumphierendes Auftreten irgendwie unsicher und schwank. Aber Casanova ohne Selbstzuversicht? Casanova ohne seine allzeit bereite, frauenberauschende Übermanneskraft? Ohne Schönheit, ohne Potenz, ohne Geld? Ohne das frech aufpochende, willensgewisse, siegessichere Paradieren als des Phallus und der Fortuna-Liebling, was ist er noch, sobald er diesen Haupttrumpf im Weltspiel verloren? Ein Herr von gewissem Alter, erwidert er selbst melancholisch, von dem das Glück nichts mehr wissen will und die Frauen erst recht nicht. Ein Vogel ohne Flügel, ein Mann ohne Männlichkeit, ein Liebhaber ohne Glück, ein Spieler ohne Kapital, ein trister, gelangweilter Körper ohne Spannkraft und Schönheit. Zerblasen alle Fanfaren vom Triumph und der Alleinweisheit des Genießens. Zum ersten Mal schleicht sich das gefährliche Wörtchen Verzicht in seine Philosophie. Erschütterndes Schauspiel. Casanova rüstet ab. Der Alte hält unzählige Liebesschlachten, er wird vorsichtig und bescheiden. Der göttliche Frechling und verwegene Spielmensch, ganz leise, ganz drückerisch und still, tritt der große Comediante in Fortuna von der Bühne seiner Erfolge. Er legt die prunkvollen Kleider ab, die meiner Lage nicht mehr entsprachen, legt mit Ringen und Diamantschnallen und Dosen auch seinen herrlichen Hochmut ab, wirft seine Philosophie wie eine gestochene Karte unter den Tisch, beugt alternd den Nacken vor dem ehern unerbittlichen Gesetz des Lebens, demzufolge verblühte Dirnen zu Kupplerinnen, Spieler zu Falschspielern, Abenteurer zu Tellerleckern werden müssen. Seit ihm das Blut nicht mehr so warm im Leib umrollt, beginnt der alte Citoyen du Monde plötzlich zu frieren. Inmitten seiner einst so geliebten Weltunendlichkeit und sich ganz sentimental nach Heimat zu sehnen. So senkt der ehemalige Stolze, armer Casanova, der nicht edel zu enden wusste, reumütig das schuldige Haupt und bittet das venezianische Governo kläglich um Verzeihung. Er schreibt speichelleckerische Berichte an die Inquisitoren, verfasst ein patriotisches Libell, eine Refutatione der Angriffe auf die venezianische Regierung, in der er sich nicht zu schreiben schämt, die Bleidächer, in denen er geschmachtet, seien Räume mit guter Luft und geradezu ein Paradies der Humanität. Von diesen traurigsten Episoden seines Lebens steht nichts mehr in den Memoiren. Sie enden vorzeitig und erzählen nicht mehr die Jahre der Schande. Er tritt ins Dunkel zurück, vielleicht um ein Erröten zu verbergen, und fast freut man sich dessen, denn wie traurig parodiert der schäbig nachhinkende Schmarotzerschatten den kühnen Krieger des Spiels und der Liebe. Wie jämmerlich dieser ausgebeigte Hahn, dieser ausgesungene Sänger, den sieghaft Frohen, den wir so lange beneidet. Und dann schleicht ein paar Jahre lang über die Merceria ein dicker, sanguinischer Herr, nicht sehr edelmännisch gekleidet, horcht emsig, was die Venezianer reden,

Am besten man speit auf den Pöbel, geht hinauf ins Zimmer und liest seinen Hurat. Aber heute gilt aller Ärger nicht. Wie eine Marionette zuckt und tappt die Mumie hastig von Zimmer zu Zimmer. Den alten Hofrock hat sie angezogen, den Orden umgetan und sich sauber gebürstet, jedes Stäubchen weg, denn für heute haben sich der Herr Graf angesagt, höchstpersönlich kommen seine Gnaden von Teplitz herüber und bringen den Prinzen de Ligne mit und noch ein paar adelige Herren, man wird französisch bei Tisch konversieren und die neidische Dienstbotenbande wird mit knirschenden Zähnen ihm servieren müssen, mit krummem Rücken schön die Teller hinhalten, nicht wie gestern einen verpappten und versauten Fraß wie einem Hunde seine Knochen auf den Tisch schmeißen. Ja, er wird heute Mittag an der großen Tafel sitzen mit den österreichischen Kavalieren, denn die wissen noch eine soignierte Konversation zu estimieren und respektvoll zuzuhören, wenn ein Philosoph spricht, den selbst Herr Voltaire noch geruhte zu achten und der einmal bei Kaisern und Königen allerhand gegolten. Wahrscheinlich, sobald die Damen sich zurückgezogen haben, wird der Herr Graf und der Herr Prinz höchstpersönlich mich bitten, aus einem gewissen Manuskript vorzulesen. Ja, bitten werden sie mich, Herr Feldkirchner, Sie Dreckmaul, bitten wird mich der hochgeborene Herr Graf Waldstein und der Herr Feldmarschall Prince de Ligne, dass ich aus meinen einzig interessanten Erlebnissen wieder ein Kapitelchen vorlese und ich werde es vielleicht tun, vielleicht, denn ich bin ja nicht der Serviteur des Herrn Grafen und zu Gehorsam verpflichtet. Ich gehöre nicht zum Dienstbotengeschmeiß. Ich bin Gast und Bibliothekar und ich stehe au pair mit Ihnen. Nun, ihr wisst ja nicht einmal, was das heißt, ihr Jakobinergesindel. Aber ein paar Anekdoten werde ich Ihnen erzählen. Cospetto. Ein paar im deliziösen Genre meines Lehrers, das Herrn Crébillon. Oder ein paar pfeffrige von der venezianischen Sorte. Nun, wir sind doch Edelleute unter uns und verstehen uns auf Nuancen. Man wird lachen und schwarz-dunklen, schweren Burgunder trinken, wie am Hofe seiner christlichen Majestät, wird von Krieg, Alchemie und Büchern plaudern und vor allem von einem alten Philosophen sich etwas über Welt und Weiber erzählen lassen. Aufgeregt huscht er durch die geöffneten Säle, der kleine, dürre, böse Vogel, die Augen funkeln vor Médisance und Übermut, er putzt die Pier di Stras, die echten Edelsteine hat längst ein englischer Jude, die sein Ordenskreuz einrahmen, pudert sorgfältig das Haar und übt, bei diesen Banausen vergisst man ja alle Manieren, die alte Art der Reverenzen und Verbeugungen vom Hofe Ludwig des 15. vor dem Spiegel. Freilich der Rücken knackt schon bedenklich, nicht ungestraft hat man den alten Karren 73 Jahre lang auf allen Postkutschen kreuz und quer durch Europa geschleppt und weiß Gott, wie viel Saft haben die Frauen aus einem geholt. Aber wenigstens da oben im Gehirnkasten ist der Witz noch nicht ausgeronnen. Man wird die Herren noch zu amüsieren wissen und vor ihnen gelten. Mit schnörkelig gerundeter, ein wenig zittriger Schrift kopiert er noch ein Willkommensgedichtchen in französischer Sprache für die Prinzesse de Rec auf ein rauliches Büttenblatt, malt ferner eine pompöse Dedikation auf sein neues Lustspiel für die Liebhaberbühne. Auch hier in Dux hat man nicht verlernt, was sich gehört und weiß als Kavalier eine literarisch interessierte Assemblée respektvoll zu empfangen. Und tatsächlich, wie jetzt die Karossen angerollt kommen und er mit seinen gichtischen Füßen krumm die hohen Stufen hinabstapft, da werfen der Herr Graf und seine Gäste den Dienern lässig die Mütze hin, Mäntel und Pelze, ihn aber umarmen sie nach Edelmannsart, präsentieren ihn den mitgeladenen Herrn als den celebren Chevalier de Saint-Gall, rühmen seine literarischen Kenntnisse, und die Damen wetteifern, ihn als Tischnachbar zu haben. Noch sind nicht die Schüsseln abgeräumt und gehen die Pfeifen die Runde, so erkundigt sich schon, ganz wie er's vorausgewusst, der Prinz nach den Fortschritten seiner unvergleichlich spannenden Lebenserzählung. und unisono bitten Herren und Damen, doch aus diesem zu zweifelloser Zelebrität bestimmten Memoiren ein Kapitel vorzulesen. Wie dem liebenswürdigsten aller Grafen, seinem gnädigen Wohltäter, einen Wunsch versagen? Eilfertig klappert der Herr Bibliothekarius hinauf in sein Zimmer und holt aus den 15 Folianten denjenigen mit dem zurechtgelegten Seidenstreif, das Haupt- und Kabinettstück, eins der wenigen, das die Gegenwart von Damen nicht zu scheuen braucht, die Entweichung aus den Bleikammern von Venedig. Wie oft und wem allen hat er dieses unvergleichliche Abenteuer schon vorgetragen? Dem Kurfürsten von Bayern, von Köln, dem englischen Adelskreis und dem Warschauer Hof. Aber sie sollen sehen, dass ein Casanova anders erzählt als dieser lederne Preuße, der Herr von Trenck, von dem man so viel Aufhebens machte mit seinen Prisons. Denn er hat neuerdings ein paar Wendungen eingefügt, ganz großartig überraschende Komplikationen und zum Schluss ein superb wirkendes Zitat aus dem göttlichen Dante. Stürmischer Applaus lohnt die Vorlesung, der Graf umarmt ihn und schiebt dabei mit der linken Hand eine Rolle Dukaten heimlich in seine Tasche, die er, der Teufel weiß es, gut brauchen kann. Denn wenn ihn auch die ganze Welt vergisst, seine Gläubiger setzen ihm nach bis hierher in den fernsten Pontus. Sieh da, wahrhaftig, ein paar dicke Tränen laufen ihm über die Wangen, wie jetzt noch die Prinzessin ihn gütig beglückwünscht und alle ihm zutrinken auf die baldige Vollendung des illustren Meisterwerks. Aber am nächsten Tage, oh weh, klirren die Pferde schon ungeduldig ins Geschirr, die Kaleschen warten am Tor, denn die hohen Herrschaften verreisen nach Prag. Und obwohl der Herr Bibliothekar dreimal zarte Andeutungen machte, er hätte da selbst allerlei dringende Geschäfte, nimmt ihn niemand mit. Er muss zurückbleiben in dem riesigen, kalten, zugigen Steinkasten von Dux, ausgeliefert dem frechen böhmischen Dienergesindel, das, kaum dass der Staub hinter den Rädern des Herrn Grafen sich duckt, schon wieder sein albernes Grinsen zwischen die Ohren steckt, Barbaren, ringsum kein Mensch mehr, der Französisch und Italienisch von Ariosto und Jean-Jacques zu reden wüsste. Und man kann doch nicht immer Briefe schreiben an diesen eingebildeten Aktenhengst, den Herrn Opitz in Schaßlau, und die paar gütigen Damen, die ihm noch die Ehre der Korrespondenz gönnen. Wie grauer Rauch, dumpf und schläfrig, liegt wieder die Langeweile über den unbehausten Zimmern, und die gestern vergessene Gicht zerrt mit verdoppelter Grimmigkeit in den Beinen. Mürrisch zieht Casanova die Hofkleider aus und seinen dick wollenden türkischen Schlafrock über die frierenden Knochen. Mürrisch kriecht er hin zu dem einzigen Asyl der Erinnerungen an den Schreibtisch. Geschnittene Federn warten neben den aufgehäuften weißen Folioblättern, erwartungsvoll knistert das Papier. Und da setzt er sich stöhnend hin und schreibt mit seiner zittrigen Hand weiter und weiter, gesegnete Langeweile, die ihn treibt, die Historia seines Lebens. Denn hinter dieser totenschädligen Stirn, hinter dieser mumiendürren Haut, lebt frisch und blühend wie weißes Nussfleisch hinter beinerner Schale ein geniales Gedächtnis. In diesem kleinen Knochenraum zwischen Stirn und Hinterhaupt ist noch alles intakt und sauber aufgestapelt, was dieses funkelnde Auge, diese breiten atmenden Nüstern, diese harten, gierigen Hände in tausend Abenteuern gierig an sich gerafft und die gichtknolligen Finger, die 13 Stunden im Tage den Gänsekiel rennen lassen, 13 Stunden und sie vergehen mehr wie 13 Minuten, entsinnen sich noch all der glatten Frauenleiber, die sie jemals genießerisch überstreift. Auf dem Tisch liegen, bunt durcheinander, die halb vergilbten Briefe seiner einstigen Geliebten, Notizen, Haarlocken, Rechnungen und Angedenken. Und wie über erloschener Flamme noch silbern der Rauch, so schwebt hier unsichtbare Wolke zärtlichen Dufts von den verblassten Erinnerungen. Jede Umarmung, jeder Kuss, Jede Hingabe entschwingt dieser farbigen Phantasmagorie. Nein, solche Beschwörung des Vergangenen ist keine Arbeit, das ist Lust. Le plaisir de ses souvenirs, c'est plaisir. Die Augen glänzen dem gichtischen Greis, die Lippen zucken in Eifer und Erregung, halblaute Worte spricht er vor sich hin, neu erfundene und halb erinnerte Dialoge. Unwillkürlich ahmt er ihre Stimmen von einst nach und lacht selbst über die eigenen Scherze. Er vergisst Essen und Trinken, Armut, Elend, Erniedrigung und Impotenz, allen Jammer und die Scheuseligkeit des Alters, während er sich im Spiegel seiner Erinnerungen träumend verjüngt. Henriette, Babette, Therese schweben lächelnd heran, beschworene Schatten, und er genießt ihre nekromantische Gegenwart vielleicht mehr als die erlebte. Und so schreibt er und schreibt, abenteuert mit Finger und Feder, wie einst mit dem ganzen glühenden Leib, tappt auf und nieder, rezitiert, lacht und weiß von sich selber nicht mehr. Vor der Tür stehen die Diener Tölpel und grinsen sich an. Mit wem lacht er da drinnen, der alte welsche Narr? Feixend deuten sie, seine Verschrobenheiten zu verspotten, mit dem Finger an die Stirn, poltern die Treppe hinunter zum Wein und lassen den Alten in seinem Dachzimmer allein. Niemand weiß von ihm mehr in der Welt, die Nächsten nicht und nicht die Fernsten. Er haust, der alte zornige Habicht, da droben in seinem Turm von Dux, wie auf der Spitze eines Eisberges, ungeahnt und ungekannt. Und als endlich Juni 1798 das alte, zermürbte Herz kracht und man den elenden, von tausend Frauen einst glühend umarmten Leib einscharrt in die Erde, weiß das Kirchenbuch nicht einmal mehr seinen rechten Namen. Cassaneus, ein Venezianer, schreiben sie ein, einen falschen Namen, und 84 Jahre alt, eine falsche Lebenszahl. So unbekannt ist er den Nächsten geworden. Niemand kümmert sich um sein Grabmal, niemand um seine Schriften. Vergessen modert der Leib, vergessen modern die Briefe, vergessen wandern irgendwo die Bände seines Werkes in diebischen und doch gleichgültigen Händen herum, und von 1798 bis 1822, ein Vierteljahrhundert, scheint niemand so tot wie dieser lebendigste aller Lebendigen. Genie der Selbstdarstellung. Es kommt nur darauf an, Mut zu haben. Vorrede. Abenteuerlich sein Leben. Abenteuerlich auch seine Auferstehung. Am 13. Dezember 1820, wer weiß von Casanova noch, erhält der renommierte Verlagsbuchhändler Brockhaus den Brief eines höchst unbekannten Herrn Genzel, ob er die Geschichte meines Lebens bis zum Jahre 1797, verfasst von einem ebenso unbekannten Senior Casanova, veröffentlichen wolle. Der Buchhändler lässt sich jedenfalls die Folianten kommen. Sie werden von Fachleuten durchgelesen. Man kann sich denken, wie sie begeistert sind. Daraufhin wird das Manuskript sofort erworben, übersetzt, wahrscheinlich gröblich entstellt, mit Feigenblättern überklebt und für den Gebrauch adjustiert. Beim vierten Bändchen skandaliert der Erfolg schon dermaßen laut, dass ein findiger Pariser Pirat das deutsch übersetzte französische Werk abermals ins Französische rückübersetzt, also doppelt verballhornt. Nun wird Brockhaus seinerseits ehrgeizig, schießt der französischen Übersetzung eine eigene französische Rückübersetzung in den Rücken. Kurz, Giacomo, der Verjüngte, lebt wieder so lebendig als nur je in allen seinen Ländern und Städten. Nur sein Manuskript

und wenn man sie gröber anfasst, fallen mit ihnen die amüsantesten Konstruktionen zusammen wie ein angeblasenes Kartenhaus. So hat man ihm heute schon nachgewiesen, dass die ganze romantische Konstantinopler Affäre wahrscheinlich nur ein wollüstiger Traum des alten Herrn in Dux gewesen und er vollkommen unschuldig den armen Kardinal von Berny als Liebeskompagnon und Voyeur in sein Nonnenabenteuer mit der schönen M.M. hineingeschwindelt hat. Er gibt vor, Persönlichkeiten in Paris und London zu einer Zeit begegnet zu sein, da sie nachgewiesenermaßen an anderer Stelle waren. Er lässt die Marquise d'Urfé 10 Jahre früher sterben, weil sie ihm unbequem wird. Oder er promeniert von Zürich, in Gedanken versunken, in einer einzigen Stunde die 31 Kilometer bis zum Kloster einsiedeln. Also mit der Geschwindigkeit eines damals noch nicht erfundenen Automobils. Nein. Einen Fanatiker der Einzelwahrheit, einen verlässlichen Historiker darf man in ihm nicht suchen. Und je genauer die Wissenschaft unserem guten Casanova auf die Finger passt, umso tiefer kommt er in die Kreide. Aber alle diese kleinen Schwindeleien, chronologischen Irrtümer, Mystifikationen und Windbeuteleien, diese willkürlichen und oft sehr begründeten Vergesslichkeiten zählen nichts gegen die ungeheure und geradezu einzige Wahrhaftigkeit der Lebenstotalität in diesen Memoiren. Zweifellos hat Casanova von dem unbestreitbaren Recht des Künstlers, Zeitliches und Räumliches zusammenzuziehen und Geschehnisse sinnlicher zu machen, im Einzelnen reichlich Gebrauch gemacht. Aber was tut's gegen die ehrliche, offene, augenklare Art, mit der er sein Leben und seine Zeit als Ganzes ansieht? Nicht er allein, sondern ein Jahrhundert steht plötzlich springlebendig auf der Bühne. Wirbelt in dramatischen, von Kontrasten knisternden, elektrisch aufgeladenen Episoden alle Schichten und Stände der Gesellschaft, der Nationen, alle Landschaften und Sphären kunterbunt durcheinander. Ein Sittenbild und Unsittenbild ohnegleichen. Denn der scheinbare Defekt, dass er nicht profund in die Tiefe hinablotet und ebenso wenig von erhobener Vista wie Stendhal oder Goethe die Eigenheiten der Volksgruppen in intellektuellen Überblicken zusammenfasst, gerade diese aus der Mitte der Geschehnisse nur neugierig zum nächsten links und rechts blickende Oberflächlichkeit seiner Anschauung, macht seine Schauart so dokumentarisch für das Kulturelle. Casanova zieht nicht aus der Fülle begrifflich die Wurzel und entsinnlicht dadurch die Summe der Erscheinungen. Nein, er lässt alles locker, ungeordnet, in dem lebensechten Nebeneinander des Zufalls, ohne zu sortieren, zu kristallisieren. Alles liegt bei ihm auf der einen und gleichen Linie der Wichtigkeit, sobald er sie nur amüsiert. Das einzige Werturteil seiner Welt. Er kennt kein Groß und Klein, weder im Moralischen noch im Wirklichen, kein Gut und Böse. Darum wird er das Gespräch mit Friedrich dem Großen nicht um ein Haar ausführlicher oder ergriffener schildern, als 10 Seiten vorher das Gespräch mit einer kleinen Hure, mit gleicher Sachlichkeit und Gründlichkeit das Bordell in Paris beschreiben, wie den Winterpalast der Kaiserin Katharina. Ihm erscheint ebenso belangreich, wie viel 100 Dukaten er im Pharao gewonnen oder wie oft er in einer Nacht mit seiner Dubois oder Hélène Sieger blieb, als die Konversation mit Herrn Voltaire der Literaturgeschichte zu bewahren. Keinem Ding der Welt hängt er moralische oder ästhetische Gewichte an und darum bleibt sie dermaßen herrlich im natürlichen Equilibrium. Gerade dass Casanovas Memoiren intellektuell nicht viel mehr sind als die Notizen eines klugen Durchschnittsreisenden durch die interessantesten Landschaften des Lebens, macht zwar kein Philosophikum aus ihnen, aber zugleich einen historischen Bedecker, einen Cortigiano des 18. Jahrhunderts und eine amüsante Chronik skandalös, einen vollkommenen Querschnitt durch den Alltag eines Weltalters. Durch niemand besser als durch Casanova kennt man das Tägliche und damit das Kulturelle des 18. Jahrhunderts. Seine Bälle, Theater, Kaffeehäuser, Feste, Gasthöfe, Spielsäle, Bordelle, Jagden, Klöster und Festungen. Man weiß durch ihn, wie man reiste, speiste, spielte, tanzte, wohnte, liebte, sich amüsierte, die Sitten, die Manieren, die Sprechart und Lebensweise. Und zu dieser unerhörten Fülle der Tatsachen, der praktisch sachlichen Realitäten, tritt dann noch dieser ganze wirbelnde Tumult von Menschenfiguren, genug, um 20 Romane zu füllen und 10 Generationen von Novellisten zu verproviantieren. Welche Fülle! Soldaten und Fürsten, Päpste und Könige, Strolche und Falschspieler, Kaufleute und Notare, Kastraten, Zutreiber, Sänger, Jungfrauen und Dirnen, Schriftsteller und Philosophen, Weise und Narren, die ergötzlichste und reichhaltigste Menschenmenagerie, die jemals ein Einzelner in den Pferch eines Buches zusammengetrieben. Und dabei hat jede Figur noch Raum nach innen. Keine ist ganz auspsychologisiert und zu Ende geführt. Er schreibt einmal selbst an Opitz, dass ihm das Talent zur Psychologie fehlt, die inneren Physiognomien zu erkennen, und so mag es keinen wundern, dass unzählige Dichter seitdem ihren Most aus diesem südländischen Weinberg holten. Hunderte von Novellen und Dramen danken seinem Werk ihre besten Gestalten sowie Situationen. Und noch bleibt dieses Bergwerk unerschöpft, wie aus dem Forum Romanum 10 Generationen sich Steine holten für neuen Bau, werden noch einige literarische Geschlechter von diesem Erzverschwender Fundament und Figuren sich beugen. Aber die Figur seiner Figuren, unvergessliche, schon Volksanschauung und Sprichwort gewordene Gestalt dieses Buches, bleibt doch er selbst. Casanova. Diese verwegene Kreuzung von Renaissance-Mensch und gegenwärtigsten Hochstapler. Dieser Bastard von Lump und Genie, von Dichter und Abenteurer. Man wird nicht müde, sich immer wieder an ihm zu freuen. Frech aufgereckt wie sein bronzener Landsmann Corleone im Steigbügel, so steht er breitbeinig mitten im Leben und sieht herausfordernd über die Jahrhunderte hinweg jedem Spott und Tadel gleichgültig in die Augen. Wenn einer, so hat Casanova keine Scham, sich anzuschauen, tadeln, bekritteln, ausspotten und verachten zu lassen. Er tut nicht heimlich mit sich. Und tatsächlich kennt man besser als seine eigenen Brüder und Vettern bis in Herz und Hoden hinein diesen eisernen Burschen, dieses riesige, unerschöpfliche Stück Mann. Höchst unnötig, ihn langwierig und psychologisch zu beschnuppern, Hintergründe und Heimlichkeiten in ihm nachzuspüren. Casanova hat einfach keine. Er redet mit ungeschminkter Lippe und ist aufgeknöpft bis zum Hosenlatz. Ohne jede Fasson, ohne Hemmung und Zweideutigkeit nimmt er den Leser vergnüglich unter den Arm, erzählt ihm unbedenklich seine nacktesten Geschichten, führt ihn zum offenen Bett in sein Schlafzimmer, in seine Betrügerkonventikel und chemischen Schwindelhöhlen. Den Fremdesten enthüllt er seine Geliebte und sein eigenes Geschlecht. Lachend lässt er sich bei seinen übelsten Tricks in die gestochenen Karten sehen und bei den unreinlichsten Situationen ertappen. All dies aber nicht aus seiner vertrackten König Kandaules Perversität, einem prahlerischen Exhibitionismus, sondern wirklich vollkommen naiv mit der eingeborenen und bezaubernden Bonhomie eines hemmungslosen Naturkindes, das im Paradies nur die nackte Eva gesehen, nicht aber vom gefährlichen Apfel gegessen, vermöge dessen man gut und böse, moralisch und unmoralisch unterscheidet. Darum hilft es nichts, die Nase zu rümpfen über seine zweideutige Begabung oder moralisch zu tun wegen seiner gesetzwidrigen irdischen Konduit. oder ihm gar seine philosophischen Läppereien beckmesserisch anzukreiden. Es hilft nichts. Es hilft nichts. Dieser Giacomo Casanova gehört nun einmal zur Weltliteratur, ebenso wie der Galgenbruder Villon und allerhand andere dunkle Existenzen, und wird unzählige moralische Dichter und Richter überdauern. Wie im Leben, so hat er auch post festum alle gültigen Gesetze der Ästhetik ad absurdum geführt, den Katechismus der Moral frech unter den Tisch geschmissen, denn durch die Dauer seiner Wirkung ist bezeugt, dass man nicht sonderlich begabt, fleißig, wohlanständig, edel und erhaben sein müsse, um in die heiligen Hallen der literarischen Unsterblichkeit einzudringen. Casanova hat bewiesen, dass man den amüsantesten Roman der Welt schreiben kann, ohne Dichter, das vollendete Zeitbild, ohne Historiker zu sein. Denn jene letzte Instanz fragt nie nach dem Wege, sondern nach der Wirkung. Nicht nach der Sittlichkeit, sondern der Kraft. Jedes vollkommene Gefühl vermag produktiv zu werden. Schamlosigkeit ebenso wie Scham, Charakterlosigkeit wie Charakter, Bosheit wie Güte, Moral wie Unmoral. Entscheidend für Verewigung wird niemals die Seelenform, sondern die Fülle eines Menschen. Nur Intensität verewigt. Und je stärker, vitaler, einheitlicher und einmaliger ein Mensch lebt, umso vollkommener bringt er sich zur Erscheinung. Denn die Unsterblichkeit weiß nichts von sittlich und unsittlich, von gut und böse. Sie misst nur Werke und Stärke. Sie fordert Einheit und nicht Reinheit des Menschen, Beispiel und Gestalt. Moral ist ihr nichts, Intensität alles.